Nach all der schweren Zeit, glaub nicht, ich geb die Liebe auf, fällt mir nicht ein, denn vielleicht wird's diesmal besser sein. Oh, ich weiß, was Glück, was Unglück heißt, was Sonnenschein, was Regenteil, noch bin ich da, bereit für einen Anfang, wieder mal mein Leben lang war ich ein Träumer mit dem Traum, der niemals Wahrheit war. Doch ich glaube auch an das Glück. Und wenn ich Glück habe, machst du vielleicht meine Träume wahr. Hier, was bin ich für ein Narr? Streck ich die Hände zu ihm hin, wieder mal, und glaub, dass ich am rechten Ufer bin. Mein Leben lang war ich ein Träumer mit dem Traum, der niemals Wahrheit war. Doch ich glaub noch an das Glück, glaub an die Liebe, ich träume weit.